Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt. Ist der Kapitalismus noch zu retten? Teil 2. Im Juli 2009 hielt im Erfurter Radio Frei der Nürnberger Publizist und Theoretiker Robert Kurz einen Vortrag über die Krise der Finanzmärkte als Krise des kapitalistischen Gesamtsystems, den wir in zwei Teilen präsentieren. Robert Kurz, Autor des Buches Das Weltkapital und Schwarzbuch Kapitalismus, sieht die Ursache der Krise nicht wie gängige Interpretation in den Finanzmärkten, sondern im System der Warenproduktion bzw. im System der Arbeit selber begründet. In der letzten Sendung hat Robert Kurz das Wesen des kapitalistischen Systems darin festgemacht, dass es auf der selbstzweckhaften Vermehrung abstrakter Arbeit beruht, ausgedrückt in dem sachlichen Zwang, permanent aus einem Euro zwei machen zu müssen. Es geht um die ständige und gesteigerte Verwandlung von Arbeit in Geld. Arbeit ist als Substanz des Kapitals bzw. als Substanz der Verwertung zu fassen. Allerdings zwingt die Konkurrenz zur ständigen Wegrationalisierung von Arbeit. Der Grundwiderspruch des Kapitalismus besteht nach Robert Kurz also einerseits darin, dass der Kapitalismus auf der Verwertung von Arbeit beruht, andererseits eben diese Arbeit durch die Produktivkraftentwicklung schrittweise aus dem Produktionsprozess verdrängt wird. Dieser Krisenmechanismus ist nach Kurz die eigentliche Ursache der Finanzmarktkrise, die er im Folgenden näher analysiert. Was hat das jetzt mit dieser Finanzblasengeschichte zu tun? Was hat sich da jetzt eigentlich genau abgespielt vor diesem Hintergrund, den ich jetzt geschildert habe, in den letzten 2,5, 3 Jahrzehnten? Da muss man jetzt nochmal einen Begriff oder einen Zusammenhang einführen von Marx, nämlich die Rolle, und zwar die wachsende Rolle des Kreditsystems im Kapitalismus. Wir hatten jetzt gerade rausgearbeitet, es gibt eben eine von der Konkurrenz erzwungene fortschreitende Produktivkraftentwicklung. Und obwohl da dieser gerade geschilderte Kompensationsmechanismus lange Zeit gegriffen hat, war damit schon längst etwas verbunden, was Marx als organische Zusammensetzung des Kapitals bezeichnet, beziehungsweise als deren Veränderung. Nun, was ist diese organische Zusammensetzung des Kapitals? Wissen wir jetzt eigentlich schon, ich habe es vorhin schon mal eingeführt, Kapital hat zwei Bestandteile, nicht? Einmal das Sachkapital, die Maschinen, die Gebäude, die Steuerungs- und Informationsaggregate etc., also alles, was Sachkapital ist. Und auf der anderen Seite die menschliche Arbeitskraft, die genauso eine Ware, genauso ein Kapitalbestandteil wird, wenn sie von der betriebswirtschaftlich eingekauft wird, wie eine Maschine. Diese Arbeitskraft ist aber eben, wie bekannt jetzt, die einzige Quelle dieser Mehrwertproduktion, dieser realen Mehrwertproduktion. Nun heißt es aber, fortschreitende Produktivkraftentwicklung, immer höherer, größerer Einsatz von Sachkapital. Der Anteil der Maschinerie, der Steuerungsaggregate, der Systeme, der technischen Systeme, der technisch-wissenschaftlichen Anwendungssysteme wird immer größer. Das heißt, fortschreitende Produktivkraftentwicklung erhöht den Anteil des Sachkapitals relativ größer als den der menschlichen Arbeitskraft, und zwar pro Geldkapital. Also ein Geldkapital, sagen wir mal, von 1 Million Euro, das ist realisiert worden auf dem Markt in der Konkurrenz, das soll jetzt reinvestiert werden, um die Verwertungsmaschine weiterlaufen zu lassen, hier betriebswirtschaftlich. Das heißt aber, fortschreitende Produktivkraftentwicklung, dass von diesen 1 Million Euro mit jedes Jahr oder jedes Jahrzehnt, also in immer schnellerem Tempo, der Anteil, der von dieser 1 Million Euro in Sachkapital, in Maschinen und so weiter angelegt werden muss, relativ immer größer wird gegenüber dem Anteil des Kapitalbestandteils menschlicher Arbeitskraft. Das kann man übrigens auch sogar statistisch durchaus ablesen. Also ständig steigende tote Vorauskosten, nämlich diese Maschinerie, die schafft ja keinen Mehrwert, die ist bloß Bedingung geworden des Produktivitätsniveaus, um weiteren Mehrwert und damit Profit zu erzeugen. Also dieser Anteil des toten Sachkapitals, diese toten Vorauskosten pro eingesetzten Geldkapital steigen ständig an in der historischen Entwicklung. Und das war eben schon auch während dieses Kompensationsmechanismus, während der noch funktioniert hat, im 19. und im 20. Jahrhundert so, in der ersten und Hälfte und nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt aber, wenn diese toten Vorauskosten ständig steigen, sie konnten immer weniger aus den realen Profiten der vorausgegangenen realen Mehrwertproduktion finanziert werden. Die Folge war der Zwang zu einem zunehmenden Rückgriff auf den Kredit. Das heißt, Aufnahme der Unternehmen, sowohl der großen Konzerne als auch kleiner und mittlerer Unternehmen, Aufnahme von Schulden aus dem momentan brachliegenden Geldkapital aus dem Bankensystem. Also ständig wachsende Bedeutung des Kredits, um überhaupt neue reale Mehrwertproduktion in Gang bringen zu können. In der Statistik heißt es übrigens oft auch einfach Kapitalintensität, das heißt Kapital, Sachkapitalkosten pro Arbeitsplatz. Nicht? Im gesellschaftlichen Durchschnitt ist diese Kapitalintensität immer historisch immer angestiegen und seit den 80er, 90er Jahren sprunghaft nach oben. Das heißt, man muss einen immer größeren Geldkapitaleinsatz bringen, den man in diesem Sachkapital anlegen muss, um überhaupt eine einzige menschliche Arbeitskraft rentabel auf der Höhe des Produktivitätsstandards anwenden zu können. Das lag also, um bloß die Nachkriegsentwicklung zu nehmen, 1960 in der Bundesrepublik Sachkapitalstock pro Arbeitsplatz bei etwa 17.000 Euro umgerechnet, inflationsbereinigt. 2004 waren es 278.000 Euro. Also kann man sich vorstellen, was für ein gigantischer Sprung in dem Sachkapitaleinsatz da notwendig war und das eben nur noch zunehmend, nur noch kreditfinanziert in der Vorfinanzierung. Nun ist aber Kredit eigentlich nichts weiter als ein Vorgriff auf zukünftigen Mehrwert. Und Kredite müssen bedient, wie es so schön heißt, das heißt verzinst und getilgt werden. Und da haben wir jetzt eben das, was bis vor kurzem und bis heute eigentlich niemand und nicht mal die VBL so recht wahrhaben will, diesen inneren Zusammenhang, diese fortschreitende innere Verschränkung von Finanzüberbau, von Kreditsystemen, Finanzmärkten und sogenannter Realökonomie. Das heißt, damit diese Realökonomie überhaupt noch weiterlaufen, ihre Verwertungsmaschine weiterlaufen konnte, musste schon immer weiter in die Zukunft auf zukünftigen Mehrwert vorgegriffen werden, indem man da eben Kredite aufgenommen hat und die dann bedienen musste. Das heißt, der Kapitalismus hat sich hier sukzessive verwandelt in eine Art Schneeballsystem des immer weiteren Vorgriffs auf die Zukunft. Kreditketten wurden immer weiter verlängert und natürlich dadurch auch immer dünner und sie drohen dann natürlich, wenn die Entwicklung so weitergeht, irgendwann zu reißen, wenn die Bedienung dieser Kredite unrealistisch wird. Also jetzt sind wir schon ziemlich dicht, ne, an der heutigen Situation. Nun war das eben, wie gesagt, schon während dieser Zeit des noch gelingenden Kompensationsmechanismus durch Erweiterung der Märkte, war das schon so. Das heißt, dieser innere Selbstwiderspruch, der hat sich da schon im ganzen 20. Jahrhundert und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, sogar während des Wirtschaftswunders, schon zumindest so weit gezeigt, dass um die laufende Mehrwertproduktion machen zu können, schon ein immer größerer Vorgriff auf den Kredit notwendig war, auf den zukünftigen Mehrwert. Und der war ja dann auch ist auch noch real nachgefolgt in der Wirtschaftswunderzeit. Das heißt, die Kredite konnten so einigermaßen bedient werden. Wenn auch schon zunehmend mühsamer. Und jetzt kann man sich vorstellen, was passiert ist. Seit dem Beginn der 80er Jahre, die dritte industrielle Revolution, hat so viel und so schnell menschliche Arbeitskraft weltweit überflüssig gemacht oder eben entwertet, dass dieser historische Kompensationsmechanismus eben erloschen ist. Das hat aber nicht nur Konsequenzen auf die Ebene dieser abstrakten Arbeit gehabt, sondern jetzt dann eben auch auf die Kreditebene. Plötzlich war klar, da türmen sich Schuldengebirge auf, der Vorgriff auf die Zukunft geht unrealistisch weit voraus, während das, was noch nachfolgt an realer Mehrwertproduktion, immer schneller zu versiegen beginnt. Und das war sozusagen der Startschuss für die Finanzkrisen. Also jetzt haben wir sozusagen den inneren Zusammenhang noch etwas genauer am Wickel, was da seit den 80er Jahren passiert ist. Thank you. wie haben damals die Eliten, die Instanzen, die Regierungen, das Kapital, die Repräsentanten, wie wurde da reagiert? Zunächst gab es den Versuch, die drohende Krise, die da schon am Horizont sich abgezeichnet hat, durch eine Erweiterung des Staatskredits zu kompensieren. Das heißt, als klar war, irgendwie geht da jetzt dieser innere Zusammenhang verloren, es droht eine innere Schranke sich aufzurichten, wurde mehr Staatsgeld, Staatskredit aufgenommen und eingespeist in die kapitalistische Reproduktion, zum Beispiel damals in Form von Infrastrukturinvestitionen, Bildung, Sozialstaat etc. Das war noch der Überhang aus dem Wirtschaftswunder, aber der lief jetzt sozusagen ins Leere, weil natürlich auch der Staat, der kann ja nur Einnahmen abschöpfen aus der realen Mehrwertproduktion, die ist jetzt, hat angefangen zurückzugehen und der Staat gleichzeitig seinen Kredit auszudehnen. Das heißt, es wurde hier Einkommen und Kaufkraft erzeugt, künstlich durch die Vermittlung des Staatskredits. Aber da der eben selber nicht mehr aus realer Mehrwertproduktion gedeckt war, war die Folge die Inflation, also die Entwertung des Geldes. Der Staat ist ja der Garant des Geldes. Und zwar damals, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, mit teilweise zweistelligen Wachstumsraten im Westen, zum Beispiel gerade in den USA, in den Zentren, und mit einer ganzen Serie von Hyperinflationen in der kapitalistischen Peripherie des Weltmarkts. Ja, und da kam dann darauf wieder, oh Gott, die Inflation, das Geld entwertet sich, kam die berühmte neoliberale Revolution. Das war aber eben nicht Jux und Tollerei, nicht? Das war nicht eine Art Putsch oder sowas, sondern das war wiederum eine immanente Reaktion auf diese Blamage, dass die Hinauszögerung oder das Auffangen der Krise durch den Staatskredit, dass das nicht funktioniert hat, dass das sehr schnell die Inflation hervorgerufen hat. Aber nun haben also die neoliberalen Koryphäen, die da plötzlich eben Oberwasser hatten, die haben die Ursache natürlich nicht, das ganze marxische Denken, diese ganzen Kategorien, mit denen ich jetzt hier operiert habe, sind ja der VBL völlig fremd, ne? Die haben also die Ursache nicht in einem Mangel realer Mehrwertproduktion gesehen durch die dritte industrielle Revolution, sondern bloß rein formal in der erweiterten Staatstätigkeit, in der Expansion des Staatskredits. Also hat man beschworen, die Selbstheilungskräfte des Marktes, der Staat soll sich zurücknehmen, Sozialstaat soll abgebaut werden, Staatskredit zurückgefahren, Privatisierung auf Teufel komm raus und vor allem Deregulierung. Und natürlich nicht zuletzt, sehr schnell hat sich das Bahn gebrochen, Deregulierung der Finanzmärkte. Was ist damit passiert? Das zugrunde liegende Problem des Rückgangs der realen Mehrwertproduktion, das wurde ja überhaupt nicht berührt. Es fand also lediglich eine Verlagerung vom Staatskredit auf die privaten Finanzmärkte statt. Das war also dann der Startschuss für die Entfesselung einer immer weiter umgeschuldeten globalen Verschuldungsökonomie zunächst. Das heißt, dieser Vorgriff auf die Zukunft wurde immer unrealistischer und die vorherigen Bremsen und Sicherheitsmaßnahmen, die da noch drin waren im Finanzsystem, die hat man alle ausgebaut, notgedrungen, weil sonst wäre die Krise ja schon damals sehr scharf manifest geworden, nicht? Die hat man alle ausgebaut, um jetzt an die Stelle des Staatskredits in der Simulation von gar nicht mehr ausreichend vorhandener Mehrwertproduktion diese Simulation vom Staatskredit auf die Finanzmärkte zu verlagern, erstmal auf diese immer gigantischer gestreckten Verschuldungsketten. Die zweite Stufe war dann ziemlich schnell, schon in den 80er Jahren, der Start dieser berühmten Finanzblasenökonomie. Das heißt, substanzlose, scheinbare Wertschöpfung ohne abstrakte Arbeit, ohne reale Verausgabung menschlicher Energie, rein durch die Zirkulation von Finanzpapieren wie Aktien und Immobilien. Die Besitztitel, die Finanztitel, auch Hypotheken und so weiter, Zirkulation auf den Finanzmärkten, wo also dann dadurch, dass sich immer weniger reale Investitionen lohnten, eben aufgrund der erreichten Schranke überflüssig machen von abstrakter Arbeit, wo immer mehr Gewinne rein in diese Finanzblasenökonomie reinflossen. Also man kann sehen an den Aktienindizes, nicht? Die sind also historisch mit so einer flachen Kurve, mit einem dicken Zacken in der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre, so allmählich und seit den 80er Jahren, also wirklich fast senkrecht hoch, nicht? Wenn man die Zacken ein bisschen rausrechnet. Das heißt, es wurde hier eine gigantische, substanzlose Finanzblase aufgebaut und deswegen schien es schon mal so, als könnte das Kapital weiter akkumulieren, auch ohne abstrakte Arbeit. Jobless Growth. Jobloses, arbeitsloses Wachstum, so nannte man das damals. Also so die Illusion, es könnte Mehrwert produziert werden, auch ohne die blöde Arbeitskraft und ohne da erst Waren und zu produzieren und die auf dem Markt zu verkaufen. Einfach direkt aus Geld mehr Geld. Batsch, batsch, batsch. Und dann kam, das war die zweite Stufe, ich kann mich noch erinnern, in den 80er Jahren, da war das ungefähr so kolportiert, Siemens sei jetzt eine Bank mit angeschlossener Elektroabteilung. Das war sozusagen die Chiffre für diese Veränderung. Good evening. This is an extraordinary period for America's economy. The market is not functioning properly. More businesses would close their doors and millions of Americans could lose their jobs. Ja, die Notenbanken sind eine Katastrophe. Das ist das größte Unheil des 20. und 21. Jahrhunderts sind die Notenbanken. Die werden das ganze System in den Kollaps bringen. Das ist ganz klar. Kommunismus ist kollapsiert. Die nächste Station ist der Kapitalismus wird auch kollapsieren wegen weitgehenden Notenbanken. What we have to do is bring this thing under control and take down the present financial monetary system. Es ist überhaupt nicht daran zu denken, dass hier amerikanische Banken sich erst die Tasche voll machen. The best time to buy when there's blood on the streets. Und dann soll der deutsche Steuerzahler dafür auch noch gerade stehen. Es hat eine größere Rettungsaktion bis hier in der Bundesrepublik Deutschland an meiner Erinnerung nicht gegeben. Aktien sind gerade billig zu haben. Dumm wäre nur, wenn sie ihren nicht rechtzeitig verkauft haben. Die Alternative ist, sie drucken Geld wie verrückt. Ganz offensichtlich haben die Aufsichtsbehörden das Casinospiel an den Finanzmärkten nicht mehr im Griff. Die Krise zeigt eindeutig die Notwendigkeit und Aktualität von staatlichem Handeln, das den Märkten Spielregeln und damit auch Grenzen setzen muss. Genau, I just don't know. Und dann kam die dritte Stufe, nämlich Einspeisung von Finanzblasengeld, also diesem substanzlosen Geld, in die sogenannte Realökonomie. Das heißt, jetzt noch viel mehr als der Staatskredit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre aus den Finanzblasen direkt Erzeugung künstlicher Kaufkraft ohne reale Grundlage für Investitionen und Konsum. Also keine reale Grundlage insofern, als es hier scheinbar Geld, ist doch alles Geld, sind Dollars, sind Euros, ja, aber das war ja nicht hindurchgegangen durch reale Mehrwertproduktion, durch reale Anwendung abstrakter Arbeit, also substanzloses Geld. Ja, das sieht man eben erstmal nicht an, bis es sich eben in der Krise dann letztlich erweist. Man könnte es auch ironisch sagen, ist der Versuch, gewissermaßen ein Haus zu bauen und nicht mit dem Fundament anzufangen, sondern mit dem zweiten Stock. Also die Grundlage fehlt eigentlich, aber was man beim Hausbau natürlich unmöglich machen kann, in der Finanzarchitektur geht das eben, ne, eine Zeit lang zumindest. Das heißt, es wurden dann durch dieses Einspeisen von Finanzblasengeld in die Realökonomie, künstliche Kaufkraft für Investitionen und Konsum, wurden künstlich ernährte globale Defizitkonjunkturen auf den Weg gebracht. Das heißt, man kann es an dem Immobiliensektor zeigen, nicht? Also in dem Maße, wie hier diese Finanzblase sich aufgebläht hat, wurde es ja immer attraktiver, Immobilieneigentum irgendwie sich zu besorgen. Es wurden dann Häuser, Büros, Wohnhäuser, Wohnungen hochgezogen. Völlig egal, ob da jemals jemand drin wohnen wird. Die wurden schon verkauft mit Gewinn, bevor sie überhaupt gebaut waren und oder fertiggestellt waren. Eben im Zuge dieser ständig steigenden Preise für Finanztitel von Immobilien. Und das hat natürlich bedeutet, das hat die Baukonjunktur befeuert, konzentriert auf bestimmte Weltregionen, USA, Großbritannien, Irland, Spanien, auch China, Ostasien teilweise. Eine Zeit lang nach der deutschen Vereinigung, auch in der neuen Bundesrepublik. Aber egal, da wurden ja dann Bauarbeiter mobilisiert. Ja? Da wurden Kipplastwagen gebraucht, Zementindustrie, alles befeuert, scheinbar ganz real. Bloß der Ausgangspunkt war ja null, heiße Luft. Und ähnlich dann, in viel größerem Umfang, der pazifische Defizitkreislauf zwischen den USA und Asien. Also indem diese künstliche Kaufkraft über die Finanzblasen in USA sich sehr stark konzentriert hat, eben als letzte Weltmacht, wo sehr große Teile dieses Finanzblasengelds hingeflossen sind, da kam dann all das auf den Weg, was inzwischen jedes Kind kennt, diese Hypothekenkredite, man musste gar keine Sicherheit mehr geben, man konnte sich Häuser kaufen und mit Gewinn weiterverkaufen, ohne selber sozusagen einen Heller zu haben. Und diese Hypotheken beleihen für Konsum oder eben Investitionen. Und da wurde also das berühmte Konsumwunder der USA, das sich natürlich vor allem auf die Mittelschicht konzentriert hat, während es schon eine immer größere Armutspopulation gleichzeitig gab, dieses Konsumwunder erzeugt, obwohl gleichzeitig wirklich seit den 70er Jahren kontinuierlich die Reallöhne gefallen sind. Geht ja eigentlich gar nicht, aber mit der Einspeisung aus Finanzblasengeld geht's. Und diese künstliche Kaufkraft, die wurde jetzt bedient, beliefert aus Asien. Also der ganze Aufstieg Chinas, Indiens war in diesen pazifischen Defizitkreislauf, in diese Defizitkonjunktur eingebunden. Und er hat dann nach dem Dotcom-Crash, als es dann langsam wieder aufwärts ging, in den Jahren seit 2005 die ganze Weltkonjunktur mitgenommen. Das war dann übrigens nicht zuletzt den deutschen Maschinenbau. Die haben sich für ein paar Monate oder ein Dreivierteljahr dumm und dämlich verdient an dieser Defizitmaschine, diesem globalen Defizitkreislauf, dieser Defizitkonjunktur. Und man hat eben gedacht, das geht ewig so weiter. Das ist jetzt der neue Aufschwung. Man sprach eben vom finanzgetriebenen Wachstum, das jetzt da sei. Und auch viele Linke haben gedacht, naja, da wird doch real abstrakte Arbeit mobilisiert, millionenfach in China, in Indien. Das ist doch jetzt sozusagen, da hat sich das halt verlagert, die reale Mehrwertproduktion. Aber das steht ja alles auf Stand und steht auf tönernen Füßen. Denn der Ausgangspunkt war ja irreal, heiße Luft. Diese Einspeisung von Finanzblasengeld in die Realökonomie. Schwarzen Bett, wir rasten durch die Küsten entlang und sehen dich dran. Mein Name ist Ruhm und Macht. Und jeden Morgen, bevor du aufstehst, hab ich dich umgebracht. Du scheinst zu leben, du scheinst zu scheinen, aber du leuchtest nicht. Du bist am Ende, auch wenn die ganze Welt immer noch vor dir liegt. Mein Name ist Gold, mein Name ist Geld. Ja, und jetzt haben wir also, jetzt komme ich dann langsam zum Ende, seit Herbst 2008 die Situation, plötzlich löst sich diese ganze Herrlichkeit in Rauch und Trümmer auf. Und wenn man jetzt nach all dem, was ich jetzt sozusagen aufgebaut habe, sich anschaut, wie die offiziellen Reaktionen sind, eine grottenfalsche Interpretation, weil man natürlich nicht wahrhaben will, was hier wirklich passiert. Zum einen, das ist eine doppelt falsche Interpretation, die gängig ist. Zum einen, es hätte sich bloß um sogenannte Exzesse im Finanzhimmel gehandelt. Geboren aus der Gier der Spekulanten, der Banker und so weiter, sind wir schon wieder ziemlich nah am antisemitischen Syndrom, ne? Zumindest an der falschen Subjektivierung der Krise, wo man gar nicht Kapitalismuskritik betreibt, sondern meint, man kann es an irgendwelchen Leuten, Personengruppen festmachen. Also es wären bloß diese Exzesse gewesen und die müssten jetzt halt wieder eingedämmt werden. Das wäre ein Fehler gewesen und jetzt müsste die staatliche Regulierung kommen. Nun, ich habe aber jetzt zu zeigen versucht, dass ja diese ganze Realökonomie, dass die ja schon seit langem überhaupt nicht mehr selbstständig ist, dass die innerlich verschränkt ist, schon längst, mit diesem Kredit- und Finanzblasenüberbau, dass sie in den letzten 20 oder zumindest in den letzten 10, 15 Jahren nur noch künstlich ernährt wurde aus den Finanzblasen. Und die sind jetzt geplatzt und jetzt sagt man, das ist ein Exzess und jetzt bauen wir wieder die ganzen Sicherungen ein, die wir ausgebaut haben. Damit wird man natürlich gerade die Zufuhr aus diesen Finanzblasen, aus die sowieso großenteils geplatzt sind, in die Realwirtschaft abschneiden. Da läuft, da kommt nichts mehr. Und damit ist aber die berühmte Realökonomie auf den wirklichen Produktivitätsstandard der dritten industriellen Revolution sozusagen zurückgebombt. Jetzt realisiert sich das halt, was seit den 80er Jahren bloß aufgestaut worden ist und immer wieder verlagert worden ist in das Kreditsystem. Auch da haben wir es jetzt wieder mit zwei Stufen zu tun, was den Staat und die Rückverlagerung auf den Staatskredit nämlich angeht. Erste Stufe, Rückverlagerung jetzt, obwohl es ja schon in den 80er Jahren gescheitert ist, deswegen kam ja gerade die neoliberale Revolution, ne? Wieder Rückverlagerung von den geplatzten Finanzblasen auf den Staatskredit. Der Staat soll es jetzt wieder aus dem Feuer reißen. Aber eben ohne Bewältigung des wirklich zugrunde liegenden Problems mangelnder realer Mehrwertproduktion, weil eben der Produktivitätsstandard zu viel menschliche Arbeitskraft überflüssig macht. Die staatlichen Rettungspakete, die müssen jetzt in einer gigantischen Dimension, sollen also eine illusionäre Sanierung der Bilanzen bringen. Also man hofft also einfach, dass das sogenannte Vertrauen zurückkehrt, dass die Banken wieder Kredite geben, dass das bloß ein psychologisches Problem sei. Wenn das aber wirklich ein reales, zugrunde liegendes Problem ist, nämlich eben die mangelnde reale Mehrwertproduktion selber, dann müssen diese Rettungspakete, diese Bürgschaften und so weiter, die momentan ja bloß abstrakt dastehen, sind ja noch nicht realisiert. Das sind ja Laufzeiten zum Beispiel von Krediten und von auch faulen Krediten, von Papieren, die irgendwann eingelöst werden müssen. Wenn der Staat das dann muss, wenn diese Hoffnung eben sich nicht erfüllt, dass das plötzlich wieder alles in Butter ist, dann kracht es richtig voll rein in die Staatsfinanzen. Das kann man dann nicht mehr durch Bilanztricks, Bilanzierungstricks irgendwie auslagern. Das kracht voll rein. Und die zweite Stufe, diese Sanierung der Bilanzen, die schon gigantisch zu Buche schlägt, damit ist ja noch kein einziges neues Auto produziert, noch kein Zehntel Prozentpunkt für einen neuen Konjunkturaufschwung gewonnen. Also in ähnlicher Größenordnung muss der Staat ebenfalls durch Kreditaufnahme diese Konjunkturprogramme zusätzlich zu den Rettungspaketen auflegen. Und auch da gibt es die falsche Hoffnung auf einen bloßen Anschub. Da ist jetzt halt der Konjunkturmotor ins Stottern gekommen, so denkt man. Und der Staat gibt jetzt eine Art Starthilfe und dann, so wie man ein Auto runterschiebt, ein bisschen im Berg und dann springt es wieder an. Aber das zugrunde liegende Problem ist ja schon seit mehr als zwei Jahrzehnten die mangelnde reale Mehrwertproduktion aufgrund dieses neuen Produktivitätsstandards. Das heißt, die neuen Potenziale, wo die plötzlich herkommen sollen, dass plötzlich wieder massenhaft zusätzliche abstrakte Arbeit angewendet werden kann, die sind nirgendwo in Sicht. Das ist eigentlich nur eine Blackbox-Argumentation, wie man so schön sagt, nämlich, es war schon immer so, jede Krise hört mal auf, irgendwie muss der Staat halt eben diese Starthilfe geben und dann springt das Ding schon wieder von selber an. Wenn das aber nicht so ist, dann heißt die Staatsfinanzierung der fehlenden realen Mehrwertproduktion, die wird jetzt dann auf Dauer gestellt. Damit kommt zu den Rettungspaketen, zu dem, was da reinkracht in die Staatsfinanzen, noch was viel Größeres dazu. Und wir haben eigentlich jetzt wieder dieselbe Situation strukturell wie Anfang der 80er Jahre, damals der Versuch, das zu substituieren, zu ersetzen, hinauszuschieben durch einen Staatskredit, haben wir jetzt wieder, aber auf viel höherer Stufenleiter der Widerspruchsentwicklung. Und das geht eigentlich nur noch die kommenden, ich würde sagen, mittelfristig, die kommenden paar Jahre, vielleicht fängt es schon Ende diesen Jahres an, das geht eigentlich nur noch durch direkten Übergang zur direkten Geldschöpfung der Notenpresse. Ohne jede Sicherheit, ohne als direkte Überweisung von aus dem Nichts geschöpftem Geld. Es hat eigentlich schon angefangen, indem sowohl die EZB, die Europäische Zentralbank, als auch die FED, die US-Notenbank, inzwischen an die Banken für fast null Zins Geld verleihen, in Anführungsstrichen, in Wirklichkeit praktisch verschenken, wofür sie Sicherheiten kriegen, auch Sicherheiten in Anführungsstrichen, wo auch alle Sicherungen ausgebaut wurden. Das heißt, die nehmen im Grunde faule, wertlose Papiere als Sicherheiten an. Das ist im Grunde schon der Übergang zum Anwerfen der Notenpresse. Und wenn jetzt der Staat in Not gerät, weil er das alles nicht mehr finanzieren kann, dann wird das erst recht die Notenpresse anwerfen. Und das heißt eben in viel größerem Maßstab als in den 80er Jahren Rückkehr zur Inflation und vermutlich Hyperinflation. Das heißt, jetzt wird es halt reif, der Widerspruch diese umfassende Entwertung des Werts. Erst war es die Entwertung der überflüssigen Arbeitskraft, Sinken der Reallöhne, Prekarisierung der Arbeit, strukturelle Massenarbeitslosigkeit. Die Arbeitskraft ist weltweit so nichts mehr wert, immer weniger wert. Dann eben die Entwertung von Geldkapital in den Finanzkrisen, Währungskrisen, Börsenkrachen und so weiter. Billionen von Dollars verbrannt, die sozusagen als Geldkapital da waren. Dann fortschreitende Entwertung von Sachkapital. Die Maschinen von Opel sind da natürlich nichts mehr wert, wenn das Ding bankrott ist. Nicht? Entwertung dieses Sachkapitals, es sind eh Überkapazitäten da und so geht es dann halt weiter über die Autoindustrie hinaus bis zur Lebensmittelproduktion, bis zur kontinentalen Distribution von Gebrauchsgütern, Transportunternehmen, alles geht schrittweise bankrott und das Sachkapital entwertet sich. Und schließlich, wenn der Staat dann eben versucht, das Ganze nochmal zu heizen mit aus dem Nichts geschöpften, erst recht substanzlosem Geld mit der Notenpresse, dann Entwertung des Geldes als solchen. Des Geldes überhaupt, die Inflation und Hyperinflation. Naja, was ist jetzt die Konsequenz? Also ich mache jetzt natürlich, jetzt bin ich damit am Ende dann, ich mache jetzt natürlich keine Vorschläge oder so. Ich meine, klar, die ganz grundsätzlich gesagt geht, ist eigentlich nur noch möglich, den Kapitalismus vollkommen abzuschaffen. Das heißt aber natürlich auch die abstrakte Arbeit, die Vermittlung über Markt, Geld, Konkurrenz. Also all die Kategorien, die wir verinnerlicht haben, unsere heilige Dreieinigkeit, Arbeit haben, Geld verdienen, Waren kaufen, das läuft sozusagen an die Wand. Und es wäre eigentlich nur die einzige Konsequenz, das abzuschaffen. Und was jetzt aber zu erwarten ist, dass da das ja kein Mensch glaubt und auch kein Mensch will, ist das mit einer Inkubationszeit, ich habe gesagt, die Prognose von mir war vorhin Herbst, Winter, kommender Winter, nach der Bundestagswahl böses Erwachen, voller Einbruch, explosionsartige Steigerung der Massenarbeitslosigkeit, drastische Kürzung in allen Bereichen, vermutlich Versuch mit Mehrwertsteuererhöhung nochmal sozusagen die untersten Einkommen abzurasieren, dramatische Verschärfung der staatlichen Krisen- und Notstandsverwaltung und eben massenhafte Bankrotte, Stilllegung, Infrastrukturen zurückgefahren, medizinische Versorgung bricht zusammen und so weiter. Weil dieser Selbstzweck der Verwertungsmaschine sich historisch totgelaufen hat. Und der Witz ist eben, es sind alle Ressourcen vorhanden. Alles ist da. Die technischen Möglichkeiten, die menschlichen Fähigkeiten, alles in riesiger Masse da. Und das muss jetzt alles stillgelegt werden, weil eben dieser verrückte Zweck, Selbstzweck, aus einem Euro zwei zu machen, einfach nicht mehr geht. Soweit Robert Kurz im zweiten und letzten Teil seines Referats zur Krise der Finanzmärkte als Krise der kapitalistischen Produktionsweise. Weitere Texte von Robert Kurz finden sich im Internet auf der Homepage www.exit-online.org. Produktion und Sprecher der Sendung: Christian Höhner. Thank you. sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt. Dann gehst du raus und siehst dir die Umgebung an. Alles scheint wie immer kein Problem. Die Menschen sind noch da und auf die Autos. Wer was haben muss, der braucht bloß in den entsprechenden Laden zu gehen und vorher Geld ziehen. Manchmal sagt man vertraute Sachen vor sich hin, weil man nicht sicher ist, ob sie noch stimmen. Erfahrungen und nicht nur eine, zum Beispiel die von anderen und dann noch deine. Die einen haben es irgendwie geschafft, der andere weiß nur, dass es sie zu schaffen hat, die Nacht durchzustehen, denn es gibt da nicht nur ein Problem. Manchmal sagt man vertraute Sachen vor sich hin, weil man nicht sicher ist, ob sie noch stimmen. Manchmal sagt man vertraute Sachen vor sich hin, weil man nicht sicher ist, ob sie noch stimmen. Unterstützung, die du brauchst. Auch dieser Tag geht irgendwann vorbei und die Nacht auch. Es ist nur ein Zustand, der vorübergeht. Und wenn es dann vorbei ist, wirst du sehen, dass es dir besser geht. Wenn es dann vorbei ist, wirst du sehen, dass es dir besser geht, wenn es dann vorbei ist, wenn es dann vorbei ist, wenn es dann vorbei ist. Manchmal sagt man vertraute Sachen vor sich hin, weil man nicht sicher ist, ob sie noch stimmt. Manchmal sagt man vertraute Sachen vor sich hin, weil man nicht sicher ist, ob sie noch stimmen. Manchmal sagt man vertraute Sachen vor sich hin, weil man nicht sicher ist, ob sie noch stimmen. This is what you want.